Ich mach's auch ohne Gummi. Gummi. Gummi. Ohne Gummi. Herzlich willkommen zur 9. Episode vom Ich mach's auch ohne Gummi Podcast. Es gab viele ereignisreiche Dinge in den letzten Tagen, wovon ich jetzt auch gleich noch ein bisschen erzähle. Heute gibt es eine Geschichte, die ich schon mal vorgelesen habe. Einfach nur, weil ich's kann. Und meckern gibt's auch nichts. Aber dieser Podcast steht ganz im Zeichen von Muschi. Also Muschis. Kennst du ja, ne? Das sind so diese haarigen Dinger, diese kleinen oder großen, je nachdem. Aber davon erzähle ich dann gleich mehr. Ja, aber als erstes, bevor ich jetzt hier vorlese und was erzähle und was sage, erzähle ich doch mal, was ich die letzten Tage so gemacht habe. Ich war im schönen Wilhelmshaven. Kennt das jemand? Wer es nicht kennt, der sollte unbedingt mal hinfahren. Wer es schon kennt, kann jetzt vorspulen. Ist mir egal. Da habe ich einen ganzen Tag verbracht mit einer sehr lieben Freundin. Hallo Edith. Ja, auch du bist mal erwähnt hier. Und wir hatten einen schönen Tag, haben alles gemacht, nur keinen Fisch gegessen. Warum, weiß ich nicht, aber das werden wir bestimmt nochmal nachholen. Und ja, was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe einen Sonnenbrand, weil es sind 20 Grad, die Sonne scheint, aber du kriegst nichts mit, weil halt der Wind so windig ist. Und ja, was haben wir noch gemacht? Ja, viele Vorbereitungen getroffen. Wer ist denn eigentlich wir? Also, ich habe viele Vorbereitungen getroffen für die nächste Zeit. Sei es nun der Podcast oder andere Dinge. Was den Podcast betrifft, ich habe in den letzten 2 Wochen, glaube ich, eine neue Domain registriert. Aus Gründen. Die neue Domain heißt www.imaog.de. Die muss man nicht nutzen, die kann man nutzen, wird aber auch immer als letztes aktualisiert. Das heißt, www.ichmachsauchohnegummi.com ist immer noch aktuell und bleibt es auch. Das habe ich nur gemacht, um ein kleines Backup zu haben. Falls mal was mit der einen Seite nicht funktioniert, dann funktioniert's mit der anderen Seite, hoffe ich. Und weil ich gedacht habe, ein Backup ist auch nicht so gut, denn wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert gar nichts mehr, nehmen wir doch noch ein drittes. Und so habe ich mir einen eigenen Server gemietet und auf diesem Server gibt es auch schon diesen Podcast. Auch die Internetseite ist da gespiegelt. Da läuft auch ein Teamspeak-Server drauf und so. Naja, man kennt das ja. Und dieser Server ist nur für mich ganz alleine. Und der ist schnell, der ist groß, der bietet Platz und viel mehr Funktionen. Und alles das, was der bietet, wird auch in der nächsten Zeit genutzt. Denn ich habe ja Großes vor. Das heißt, ich habe ja die nächste Episode von diesem Podcast ist ja eine Geburtstagsepisode. Und ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, was man da so machen kann. Und ich habe mir da auch schon 1-2 Dinge überlegt, die ich auf jeden Fall mache. Und deswegen würde ich sagen, sei gespannt auf das, was kommt. Es wird großartig, denke ich einfach mal. So, das war's dann auch erstmal. Und jetzt gehen wir einfach schmerzlos über in die Geschichte. Ich lese diesmal wieder die Geschichte mit dem Namen Seemann vor. Weil ich's kann halt, habe ich ja schon mal gesagt. Und aus Gründen. Kennst du? Gut, dann wollen wir mal anfangen. Ich spüre den Wind in meinem Gesicht und schmecke das Salz auf meinen Lippen. Am Horizont geht das graue Meer in den grauen Himmel über und sie bilden eine Mauer aus Wasser und Wind. Das Schiff schaukelt sanft unter mir und das Holz knarrt bei jeder seiner Bewegung. Meine Finger gleiten über die Reling und schließen sich darum, bis die Knöchel meiner Hände weiß hervortreten. Ich presse meine Kiefer aufeinander und starre weiter unbewegt in die Ferne. Alles, an das ich denken kann, bist du. So schmerzlich ist dein Fernbleiben, so sehr vermisse ich deine Stimme, deinen Geruch. Wie oft bin ich aus dem Hafen gefahren, ohne zurückzublicken? Wie viele Städte ließ ich hinter mir? Und wie viele Herzen brach ich. Aber hier habe ich alles, was ich brauche. Den Wind, das Meer und mein Schiff. Auch die stetig wechselnde Besatzung stört mich nicht. Ich brauche niemanden, um glücklich zu sein. Und nie weiß ich, wohin der Wind mich tragen wird. Es ist ein routiniertes Abenteuer, zu wissen, irgendwann anzukommen, aber nicht zu wissen, wo. Mein Ziel war nie ein Ort, mein Ziel war die Fahrt. Das Flüchten von mir selbst und vor allem anderen. Das Flüchten von einem Ort zum nächsten. Hätte ich gewusst, wohin mich diese Flucht bringen wird, wenn ich gewusst hätte, wohin die Winde mich jedes Mal tragen, dann hätte ich diese Reise nicht angetreten. Zu dir haben sie mich getragen, in deine warmen Arme, zu dir in eine kleine Kammer in einer kalten Nacht. Du wusstest, was ich bin, ein Seemann, heimatlos, ohne Ziel. Aber es war dir egal, wie es auch mir egal war, wie es mir jedes Mal egal war. Mein kaltes Herz sehnt sich nicht nach Menschlichkeit und nicht nach Nähe. Wieso sollte es mich dann interessieren, nie mehr an einen Ort zurückzukehren? Was sollte mich an meiner Art zu leben stören? Jetzt stehe ich hier an der Reling mit dem Wind im Gesicht und den Wellen vom Bug. Jetzt stehe ich hier und fahre immer weiter auf die graue Wand zu, an deren Anfang mich nur ein weiteres Ende erwartet. Deren Ende nur der Anfang einer neuen Reise ist. Wie leer mein Herz sich plötzlich anfühlt, wie leer ich mich fühle. Als wäre ich mit nichts mehr gefüllt als tiefer Schwärze und toten Worten. Als wäre meine Gedanken nichts mehr als das Flüstern in einer hohen Halle. So leer, dass jedes Schlagen meines Herzens ein Echo mit sich trägt. So leer, dass das Bild deines Gesichtes alles ist, was mein Kopf füllen kann. Der Klang deiner Stimme, das Einzige, was ich höre, und dein Geruch, das Einzige, was ich rieche. Ich fühle mich so leer und möchte doch nichts mehr, als mich wieder lebendig zu fühlen. Ich möchte das Feuer in meinem Blut spüren, wie jedes Mal, wenn ich die Meere kreuze. Ich möchte die Genugtuung der Fahrt spüren und die Erregung der Flucht. Und gleichzeitig will ich nichts mehr als dich berühren, bei dir sein, deine Nähe genießen, um die ich nie gebeten habe, dein Gesicht sehen, das ich nie sehen wollte. Ich brauche das alles nicht, aber es ist alles, nachdem ich mich verzehre. Ich will nicht abhängig von dir sein, aber ich will alles tun, um dich glücklich zu machen. Alles. Aber ich fahre hier am Ende der Welt mit dem Wind im Gesicht und dem Rauschen der Wellen in den Ohren. Ich fahre hier immer weiter Richtung Horizont, wohin der Wind mich trägt. Ich fahre dorthin, wo heute die Sonne auf und morgen untergeht. Ich fahre weit weg von dir und spüre die Leere mit jeder Meile deutlicher und wünsche mir mit jeder Meile das Feuer zurück. Wünsche es mir so sehr, dass ich friere und keinen anderen Gedanken fassen kann. Ich starre in die Ferne und sehe, dass die Sonne untergeht. Sie färbt den Himmel rot. So rot wie das Feuer in der Lampe, die das Deck erleuchtet. Feuerrot, wildes, heißes Feuer. Feuer, das meine Seele wärmt und meinen Körper füllt. Feuer, das deine Stimme vertreibt und deinen Geruch. Ich fahre hier am Ende der Welt mit dem Wind im Gesicht. Ich fahre am Ende der Welt, lichterloh, mit Feuer im Herzen. So, das war die Geschichte. Wie immer. Und jetzt erzählen wir mal ein bisschen über Muschis. Und ja, ich mache das extra. Eigentlich geht's hier um Katzen. Aber wenn man so Muschi sagt, dann dann kommt immer so ein kleines Hihihi, der hat Muschi gesagt. Der meint bestimmt was anderes. Der redet zweideutig. Nein, tue ich nicht. So, also es geht um Katzen. Und zwar um Hauskatzen. Weil auch so ein Teja, so ein komisches, großes Ding, ne? Ist ja auch eine Katze. Und deswegen heute geht's um Katzen. Und das auch nur aus Gründen. Und ja, die Gründe erzähle ich jetzt nicht. So, was gibt es zu Katzen zu sagen? Also, die sind sehr eigensinnig, würde ich mal so erzählen. Würde ich mal so sagen. Und Ja, ich meine, jeder von euch hat schon mal so eine Katze gesehen. Hoffe ich einfach mal. Ich könnte jetzt die ganze Zeit auch sagen, jeder hat schon mal so eine Muschi gesehen. Und haben auch verschiedene Fellarten. Aber das lasse ich. Ich rede hier über Katzen. Und wie ich hier gerade lese, sind Hauskatzen im Durchschnitt 50 cm lang und wiegen 4 Kilo. Wenn ich das mal so hinnehme, würde ich sagen, super. Ist aber nicht so. Ich kenne Katzen, die wiegen auch mindestens 8 Kilo. Diese 8 Kilo Katzen sind mir eigentlich am liebsten. Obwohl dünnere Katzen finde ich auch ganz toll. Ich muss die ganze Zeit dran denken, dass ich anstatt Katze auch Muschi sagen kann. Aber nicht drüber nachdenken, nein. Ja, und eigentlich möchte ich dir nicht erzählen, wie eine Katze aussieht und wie schwer die ist und so, sondern einfach ein bisschen darüber erzählen, was die denn so machen und treiben und sowas. Denn die sind ja, da gibt es ja Sachen, ich weiß nicht, wo die das alles herholen. Das kann irgendwie, weiß nicht, so angeboren kann das nicht sein. Auf jeden Fall gibt es da so ganz tolle Geschichten, dass es Katzen gibt, die auf Haargummis stehen. Das heißt, nicht, dass die sich irgendwie einen Zopf machen oder so, sondern die spielen damit. Weil es gibt meistens, also jeder Katzenbesitzer hat mindestens 5 Spielzeuge für Katzen. Ob das ein Ball ist, ob das irgendwie so ein Plastikdingen, so eine Maus ist oder so. Oder so ein Federteil, womit man als Katzenbesitzer noch mit den Katzen spielen muss und sowas. Die Dinger sind alle ganz toll für Katzen. Und zwar, glaube ich, genau 10 Minuten lang. Und dann interessieren die sich nicht mehr dafür. Und dann suchen die sich eigenes Spielzeug. Und dann gibt es da so Katzen, die, wie gesagt, auf Haargummi stehen. Und die schleppen das dann die ganze Zeit durch die Gegend. Und bringen es einem auch. Das heißt, da sitzt man auf der Couch, denkt einfach nichts Böses. Und dann kommt die Katze mit einem Haargummi im Maul an und legt es einen auf den Schoß. Und das bedeutet dann so viel wie, so, da hast du's, mach was draus. Das bedeutet dann so viel wie, hier hast du's, spiel mit mir. Und dann nimmt man dieses Haargummi und denkt sich erst, ey, was soll das? Und schmeißt es weg. Denkt man sich auch überhaupt nichts Böses bei? Und das ist ja auch so, dass Katzen, die draußen leben, ihrem Besitzer auch mal eine tote Maus bringen. Und das hat man dann gleich im Kopf. Ah, die Katze hat sich gedacht, bringe ich dem das mal? Aber dann schmeißt man dieses Haargummi weg. Und was macht die Katze? Holt es und bringt es wieder. Und ich weiß nicht, was in so einer Katze vorgeht, ob die sich denkt, so, heute machen wir mal einen auf Hund. Das kann man dann auch bei dieser speziellen Katze, glaube ich, einen ganzen Tag machen. Da freut die sich, super, gibt's nichts Schöneres. Und dann gibt es auch Katzen, die schleppen Stofftiere durch die Gegend und spielen dann mit diesen Stofftieren. Das ist besonders auffällig bei Katzenbesitzern, die auch Kinder haben. Dann gibt es ja noch so diese, wie soll man das sagen, diese 5 Minuten. Jeder, der eine Katze hat, weiß, dass so eine Katze einmal am Tag mindestens so 5 Minuten hat. So diese speziellen 5 Minuten. Die sitzen dann einfach so neben dir auf der Couch oder am Tisch. Weiß ja nicht, wenn man die am Tisch essen lässt. Die sitzen dann einfach so. Und man ahnt überhaupt nichts Böses. Man ahnt gar nichts. Es ist alles gut, es ist alles schön. Und auf einmal... Oh Mann, oh Mann. Und auf einmal. Bevor ich das jetzt sage, stell dir das einfach. Und auf einmal, jetzt einfach mal so bildlich vorstellen, du sitzt auf der Couch, genießt deinen Feierabend, deine Katze sitzt neben dir, schläft oder macht irgendwie gerade Fellpflege. Und auf einmal, stellst du dir bildlich vor, haut die Katze dein Karacho. Haut die Katze mit einem Karacho ab. Haut die Katze ab und ist erstmal. Ich kann das nicht erzählen. Warum kann ich das nicht erzählen? Ich will das erzählen jetzt. Und auf einmal haut die Katze ab und fetzt durch die Bude. Wie ein wahnsinnig, wie ein angestochenes, also wie verrückt, als ob irgendeiner einen Knopf umgelegt hätte. Und dann ist die Katze erstmal 10 Sekunden weg und man denkt, ja, hat bestimmt irgendwas gehört und da war irgendwo eine Maus, da wird die sich jetzt holen. Und dann nach 10 Sekunden ist die Katze wieder genau bei dir und rennt über alles, was da ist, über den Tisch, über den Schreibtisch, über die Couch und nimmt überhaupt keine Rücksicht mehr an gar nichts. Und irgendwie nach 5 Minuten liegt die Katze wieder da, als ob nichts gewesen wäre. Können mir das mal einer erklären, warum ist das so? Wo ist da... Da muss doch was falsch sein. Da muss doch irgendwie was kaputt gegangen sein bei den Katzen, als die gezüchtet wurden. Ja, und dann gibt es noch so Dinge, Katzenbesitzern erzähle ich da nichts Neues. Eine Katze sitzt da. Du guckst sie an und die sitzt meistens am Fenster, weil das für die ja ist wie Fernsehen gucken für uns. Und dann drehst du dich mal um, machst irgendwie was. Und dann guckst du nochmal zur Katze, dann ist die weg. Und du hast nichts davon mitbekommen. Ja, dann denkst du dir, ist die bestimmt abgehauen. Dann drehst du dich wieder um, machst irgendwas anderes. Dann guckst du wieder hin, da ist die Katze wieder da. Das sind so diese Ninja-Katzen, wer sie kennt. Ja, und dann... gibt es noch so Katzen, die ja eigentlich den ganzen Tag schlafen. Über tags wird geschlafen, da ist alles schön ruhig, weil keiner da ist oder weil einfach nichts passiert. Und so eine Hauskatze, habe ich mal gelesen, schläft sowieso 14 bis 16 Stunden und das machen die alles immer tagsüber. Und dann fragt man sich, warum schlafen die denn nicht nachts? Da ist es noch ruhiger, da ist es dunkel, können sich ins Bett legen. Nee, Katzen wollen nachts spielen. Und es ist ja nicht so, dass man nicht auch irgendwie Lust hat, mit einer Katze zu spielen. Aber doch nicht nachts. Und liebe Katzen, wenn ihr mir jetzt zuhört, ne, könnt ihr mal bitte über tags spielen. Es geht auch so ab 18 Uhr bis 20 Uhr. Können wir ja so einen Plan aufstellen. aber diese Katzen wollen dann, wenn die nachts spielen wollen, dann wollen die spielen. Dann ist das egal, was los ist und was nicht und ob das Herrchen jetzt schlafen möchte oder nicht. Da wird einfach gespielt. Und wenn du dann nicht mit ihnen spielst, die machen dich sogar wach. Die kommen zu dir und kratzen dich, stupsen dich an oder was. Aber egoistisch, wie sie sind, machen sie das einfach. Und das kann ganz schön nerven. Ja, und dann gibt es auch noch so kleine Einzelheiten, die dann so machen, oder so kleine Eigenheiten, die sie haben. einfach mal an der Tür kratzen. Immer ich kann's verstehen, wenn eine Katze eingesperrt ist, aus welchen Gründen auch immer, weil man nicht drauf geachtet hat, dann sitzen die an der Tür und kratzen, weil sie raus wollen oder weil sie rein wollen, je nachdem. Aber dann gibt es auch Katzen, die einfach so da sitzen, eine Tür sehen und dran kratzen. Einfach so. Und dich auch noch dann irgendwie so komisch angucken. Und du denkst nur, was ist das? Was soll das? Dann kenne ich noch eine Katze, die setzt sich immer vor den Fernseher und kratzt am Fernseher. Früher wäre das nicht so das Problem gewesen, weil da hatten wir alle Glasscheiben. Heute ist ja alles Plastik. Und dann sitzt die Katze da und kratzt einfach so an dem Bild rum. Ich könnte es ja verstehen, wenn da irgendwie Fußball ist oder so. Da gibt es ja auch so Dinge, dass die Katzen vorm Fernseher sitzen und den Ball schnappen wollen. Aber diese Katze, die ich kenne, die sitzt dann einfach so davor und kratzt und guckt dich doof an. Und du denkst nur, was? Naja, dann gibt es auch noch so Katzen mit komischen Eigenheiten, die sich einfach mal auf deine Schulter legen. Du stehst gerade irgendwo und möchtest irgendwie was aufheben und dann springen die dir auf den Rücken. Und dann sitzen die da einfach und denken sich, jo, hier ist schön an deinem Nacken, auf deinen Schultern, hier bleibe ich. Was ja auch eigentlich nicht schlimm ist, wenn die auf deinen Schultern liegen. Aber die krallen sich fest, sobald du dich bewegst. Und wenn du nur so ein dünnes T-Shirt anhast, dann ist das überhaupt nicht lustig. Überhaupt ist so ein kleiner Kratzer von so einer Katze nie lustig, weil die haben so scharfe Krallen, da ist so ein Skalpell, ein Witz gegen. Also die reißen dir die Haut, die wird präzisionsartig, wird die aufgeschnitten. Also ich weiß, die machen das extra, glaube ich. Und wenn da mal so zwei, drei Katzen miteinander spielen oder kämpfen oder so, die kratzen nicht. Wir müssen uns einfach, glaube ich, viel mehr Fell wachsen lassen. Überall, wo die Katze drankommen könnte. Ja, das war erstmal so das, was ich über Katzen erzählen wollte. Und ich habe jetzt extra immer Katze gesagt und nicht Muschi. Ja, und eigentlich war es das auch schon wieder mit dieser Episode. Und ich kann nur sagen, dass du dich auf die nächste, auf die Geburtstagsepisode wirklich freuen kannst. Ich kann noch sagen, dass es ganz viele Neuerungen gibt. Also es gibt vieles Neues. Alte Dinge werden über Bord geworfen. Und im Grunde wird alles neu. Alles ganz neu. Man entwickelt sich ja weiter. Und diese Weiterentwicklung wollen wir mit der nächsten Episode einfach mal, wenn mir jetzt das Wort einfallen würde. Also wir wollen, ne? Also ich hier will. Nein, wir machen das neu. Was auch immer. Wo auch immer wir jetzt anfangen, das neu zu machen. Ja, also mit der nächsten Episode wird also alles neu. Noch schöner, noch schneller. Auch mit ein paar Dingen, die für dich gut sind. Die dir mehr Spaß machen. Ich erkläre das aber alles erst im nächsten Podcast. Und ich denke auch, dass der nächste Podcast ein bisschen länger wird als 30 Minuten, weil da haben wir Geburtstag. Man feiert ja auch nicht nur 30 Minuten Geburtstag, man feiert ihn ja etwas länger. Und ausgelassen und überhaupt. So, dann bleibt mir nur noch zu sagen, hab einen schönen Tag. Hab noch eine schöne Nacht, hab eine schöne Woche, schönen Monat und freu dich auf den nächsten Podcast. Und wie immer, noch etwas für die nächsten Tage für dich. Und damit verabschiede ich mich und mir bleibt nur noch zu sagen, immer Mensch bleiben. swords, we've run out of shields. Guess we'll have to wait till the enemy yields. But we never, never lost faith in you. No, we never, never lost faith in you. Oh, there were some times when we watched your courage fail to no avail. Sweet.